Tod wund die Heimat. Doch ihr Herz, es schlägt. Es schlägt in ihren Söhnen. Ein Schritt zurück, das ist ein Schritt zu viel. Denn hinter uns, Genossen, Moskau liegt.